Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich habe den Andreas in der Leitung, der mir gerade im Mumble über den Weg gelaufen ist. Andreas hat mir berichtet, dass kürzlich eine Aktion stattfinden wird. Vielleicht stellst du dich erstmal eben kurz vor und dann sag mal, was ihr plant. Ja, ich bin Andreas Friebe, 26 aus Meinerzhagen im Märkischen Kreis, aktiv seit März, seit der Landtagswahl, und wir planen im September eine Infoveranstaltung zu dem Thema Kreisverband oder Piratenbüro. Genau, und das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt, auch in unserem Kreis. Ich komme ja aus dem Kreis Borgen, hart auf dem Lande war das ein Thema. Wir haben jetzt demnächst unsere Kreismitgliederversammlung. Wir haben uns jemanden gesucht, der uns dann erklärt, wo sind die Vor- und Nachteile. Wir wollen es neutral haben. Wie läuft das denn auf eurer Veranstaltung? Ist dann da jemand, der sagt, KV ist das Beste und ihr müsst ein KV gründen, oder KV ist doof, ihr müsst unbedingt Büropiraten wählen, oder wie läuft das dann? Also ich kann auch was dazu erzählen, wie der Hintergrund war, wie das Ganze entstanden ist. Da müsste ich aber etwas ausholen. Ja, dann mach das ruhig. Wir haben ja keine Sendezeit. Also angefangen hat das auch schon dann bei der Direktkandidatenwahl zur Landtagswahl. Da kam das dann zwischendurch, auch im Nachgang dann die nächsten Tage und Wochen, kam die Diskussion, wir brauchen irgendwann eine Organisation, eine Hierarchie bei uns im Märkischen Kreis. Zur damaligen Zeit im März gab es nur den Stammtisch Iserlohn. Es gab in den anderen 11 Städten und Gemeinden keine Stammtische. Ich habe dann den Stammtisch Meinerzhagen ins Leben gerufen. Kurz danach ist dann noch der Stammtisch Lüdenscheid entstanden, und bis außer mir, der halt auch in Iserlohn war, kannten die Meinerzhagener keinen Lüdenscheider, die Lüdenscheider kannten keinen Iserlohner, keinen Meinerzhagener und so weiter. Man kannte sich nicht. Man musste ja irgendwie dafür sorgen, dass man sich kennenlernt. Ja, und auch die Diskussion, was machen wir, kann man ja nicht führen, wenn man sich nicht kennt. Man muss ja dann, wenn man so eine Organisation hat, eine Gliederung, irgendwo auch irgendwelche Posten verteilen, ob es jetzt im Kreisverband welche Vorstände sind oder Büropiraten, Verwaltungspiraten. Also haben wir das Ding von vornherein erstmal nach hinten geschoben, bis wir uns erstmal alle kennengelernt haben. Und dann kam auch die Diskussion auf, was machen wir? Keiner war jetzt irgendwie Expertin im Gebiet. Wir hatten ein, zwei Leute, die mal in anderen Parteien waren. Die waren natürlich dann für die Kreisverbandssache. Andere hatten dann irgendwann mal was von der virtuellen Geschäftsstelle gehört oder von dem Piratenbüro. Keiner wusste wirklich was. Und wir haben uns dann entschlossen, irgendwann, wir wollten mal irgendwie so eine Infoveranstaltung haben. Nun gab es nichts in dieser Richtung. Irgendwann habe ich dann das Heft in die Hand genommen, habe gesagt, komm, ich organisiere das jetzt. Wir machen das. Die richtige Planung ging, es ging dann so Anfang Juni los. Die richtige Planung begann dann zum Landesparteitag in Dortmund jetzt. Da haben wir den Alexander Reinsch angesprochen. Der wird als Moderator tätig sein, ist ja aus dem Vorstand, ist erfahren als Versammlungsleiter. Wir wollten da schon jemanden haben, der da irgendwie Ahnung hat, Erfahrung hat, der das auch ordentlich leiten kann. Ich glaube, das ein oder andere Mal hat das wohl schon gemacht, ja. Genau, und ja, dann haben wir uns überlegt, was brauchen wir für Referenten. Ich hatte dann sehr große Unterstützung von dem Hans-Joachim Ossenberg aus Altena, der die Kontakte geknüpft hat. Der hat dann auch zum Beispiel die Leute angesprochen. Wir werden einen Andreas Graf, der wird wahrscheinlich fürs Piratenbüro sprechen, einmal bitte als so einen neutralen Erzähler pro und contra beider Varianten, ein Christian Grebel und wahrscheinlich noch ein, zwei weitere. Wir werden also ein schönes Portfolio haben aus mindestens einem neutralen Sprecher, der beides beleuchtet, und jeweils Sprechern für das ein oder andere, damit sich jeder neutral die Meinung dazu bilden kann, was passt für unseren Kreis, für unsere Stadt, was passt da besser. Ist es, können wir schon einen Kreisverband haben oder nehmen wir erst das Piratenbüro, sodass wirklich alles schön neutral ist? Ja, okay, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, ich kann mich noch an Diskussionen damals Crew versus KV erinnern. Da haben sich die Gemüter unglaublich erhitzt, und beim Piratenbüro oder dem Kreisverband, glaube ich, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber nichtsdestotrotz ist wichtig, dass die, ich sag mal, die Erläuterung dann unterm Strich neutral ist. Denn wenn nur für ein Ding gesprochen wird, dann gibt das natürlich schlechte Laune, und dementsprechend habt ihr da ja vorgesorgt, und dann glaube ich, dass das wohl eine qualitativ hochwertige Veranstaltung wird. Mit wie vielen Gästen rechnet ihr denn? Ja, das ist leider noch nicht absehbar. Also nochmal zum Hintergrund, wir haben es erst für den Märkischen Kreis geplant. Einer meiner Kollegen hier aus Meinerzhagen war zu diesem Zeitpunkt schon im regen Austausch mit den Oberberger Piraten, also Oberbergischer Kreis Gummersbach. Die hatten auch das Thema auf dem Schirm und wollten eigentlich früher eine Entscheidung treffen. Jetzt waren wir allerdings gerade schon in der Planung für die Veranstaltung. Da haben die gesagt, okay, wir warten noch die 2 Monate und schließen uns dann eurer Veranstaltung an. Und durch verschiedene Einzelgespräche während der Zeit kam irgendwie dann auch raus, dass es in mehreren Kreisen und in ganz NRW verteilt diese Diskussion gibt. Was nehmen wir? Und da, wie gesagt, auch im Landesparteitag kam dann die endgültige Entscheidung, okay, wir ziehen das jetzt richtig groß auf. Wir haben die Stadthalle in Meinerzheim, die steht uns als ortsansässige Partei einmal im Jahr kostenfrei zur Verfügung. Wir haben nur ein paar Nebenkosten, also der Betrag wird sich in relativ geringer Menge, auch wird ein relativ geringer Betrag sein im Vergleich zu dem, was an Gästen erwartet wird. Ja, dann habe ich vorgestern die erste Rundmail über die NRW-Info-Mailingliste geschickt und fange gerade an, alle Kreise und kreisfreien Städte anzuschreiben, von denen ich glaube oder weiß, dass sie noch ohne entsprechende Gliederung sind. Wir planen zurzeit oder wir haben geplant momentan eine Beschulung für 136 Personen, können dies jedoch noch auf über 200 ausbauen. Das heißt, wenn sich Leute entschließen, die möchten vorbeikommen, Sie möchten sich informieren, bitte ich nur bis ja, Ende August, Anfang September um eine Rückmeldung. Wir können das natürlich auch kurzfristig dann noch ändern, wenn mehr Leute kommen als erwartet, also aufschulen. Aber wenn wir wissen, dass mehr Leute kommen als erwartet, dann können wir das vornherein schon vorbereiten und müssen dann nicht während der Veranstaltung noch weiter ausbauen. Okay, dann lass uns jetzt mal zu den Kernfragen kommen. Wann findet das statt? Am 6. September 2012. In welcher Straße? An der Stadthalle 1. In Meinerzhagen. 58540 Meinerzhagen. Wunderbar. Du hast mir das ja, glaube ich, schon als E-Mail geschrieben. Das heißt, wir packen das in die Shownotes rein. Und gibt es irgendwo eine Seite im Netz, wo man sich darüber austauscht? Gibt es im Wiki irgendwas dazu? Nein, ich bin ehrlich, das Wiki... Ja, du sollst ja auch nicht lügen. Das Wiki hatte ich jetzt kein Interesse dran, das da reinzuarbeiten. Das würde zu viel Zeit beanspruchen. Wir haben zwei Pads, die können wir dann... Ja gut. Die können wir dann in die Shownews reinpacken, weil die jetzt zu sagen und dann zu merken, ist ein bisschen kompliziert. Also wir haben zwei Pads, das ursprüngliche Arbeitspad, mit dem wir angefangen haben zu arbeiten, und der Christian Pohlmann aus Iserlohn hat sich dann entschieden, beziehungsweise Sachen lieben werde, hat dann dazu noch ein Tagesordnungspad geschrieben. Also diese beiden Pads können wir dann da reinmachen. Ja, das ist doch genug. Da steht alles drin, da können sich die Gäste eintragen, da steht nochmal die Adresse drin, ja. Ja, dann würde ich doch sagen, schick mir auch diesen Link noch, dann packe ich das eben mit auf die Krähennest-Seite, und solltet ihr diesen Podcast über einen anderen Kanal als direkt über die Seite hören, unter http://krähennest.ae.piratenpartei-nrw.de seht ihr dann auch wahrscheinlich, je frischer das Ding ist, ganz oben sofort den Eintrag und die Shownotes zu diesem kleinen Podcast. Andreas, dann würde ich sagen, ich danke dir, und dann stellen wir das auch direkt eben gleich online, damit möglichst viele mitbekommen, dass so etwas stattfindet. Vielen Dank dafür. Tschüss. Ich danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.